besteht ein Leiermann. Und mit starren Finger dreht er Wasser an. Barfuß auf dem Eise weiter hin. Einer Töner bleibt ihm immer hier. Und sein kleiner Töner bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Alten Mann. Und er lässt es stehen, alles wie es will. Tritt um seine Leier, steh ihm nimmer still. Tritt um seine Leier, steht ihm nimmer still. Thank you.